Charaktermaske drückt aus, dass jedes Exponat in seiner fetischistischen Weltbezüglichkeit befangen bleibt, aber es nicht nur jene ist. Nehmen wir die beiden Aussagesätze: Einer ist eine Charaktermaske, einer hat eine Charaktermaske. Beide Sätze treffen, aber sie treffen partiell. Erkenntnistheoretisch befindet sich das Verhältnis der Verhältnisträger zum bürgerlichen Weltverhältnis in einem Dazwischen, das weder als Differenz noch als Identität adäquat gefasst werden kann. Prozessierend in deren Vermittlung hat es von beiden. Es könnte ohne sie nicht sein, ohne dadurch bloß sie zu sein. Interessen folgen einer Standpunkt- oder Standortlogik. Sie setzen einen Teil gegen andere Teile des Ganzen. Da der Teil aber Bestandteil des Ganzen ist, affirmieren sie dieses. Das Gehäuse, in dem sie sich bewegen, ist das des Werts. Der Kampf ist ein nicht abreißender Kampf um Geldmittel. Übersetzt man sie richtig, dann sind Interessen in erster Linie monetäre Ansprüche, die man hat oder stellt. Der Begriff selbst stammt aus dem römischen Schuldrecht. Die gesellschaftlichen Vertretungen treten im realen wie vermeintlichen Interesse der von ihnen Vertretenen gegeneinander an. Forderungen und Verwirklichungen von Interessen finden im Gegeneinander der Konkurrenz und nicht im Füreinander der Kooperation statt. In der Konkurrenz herrscht das Interesse, in der Konkurrenz zu bestehen, was freilich nur realisiert werden kann, wenn die Konkurrenz aktuell nicht bestehen kann. Es geht in diesem Kampf um Sieg und Niederlage, auch dort, wo alles domestiziert und rechtsstaatlich über die Bühne geht. Interessen müssen stets gegen andere Interessen abgewogen und durchgesetzt werden. Das Interesse stellt so das Eigene gegen das Nicht-Eigene, das gemeinhin als das Andere oder das Fremde gilt. Das Interesse ist ein Instrument der Abgrenzung, eines, das handfeste Resultate erzielen muss. Wobei Einzel- und Gesamtinteressen der jeweiligen Charaktermasken auseinandertreten. Sie müssen sowohl die Konkurrenz unter sich austragen, als auch diese Konkurrenz gemeinsam gegenüber anderen organisieren. Indes der einzelne Kapitalist rebelliert beständig gegen das Gesamtinteresse der Kapitalistenklasse, schreibt etwa Marx. Interesse meint Besonderheit gegen Besonderheit, aber auch Einzelheit gegen Allgemeinheit. Marx: Eben weil die Individuen nur ihr Besonderes, für sie nicht mit ihrem gemeinschaftlichen Interesse zusammenfallendes suchen, überhaupt das allgemeine, illusorische Form der Gemeinschaftlichkeit, wird dies als ein ihnen fremdes und von ihnen unabhängiges, als ein selbst wieder besonderes und eigentümliches Allgemeininteresse geltend gemacht. Oder sie selbst müssen sich in diesem Zwiespalt bewegen, wie in der Demokratie. Andererseits macht dann auch der praktische Kampf dieser beständig wirklich den gemeinschaftlichen und illusorisch gemeinschaftlichen Interessen entgegentretenden Sonderinteressen die praktische Dazwischenkunft und Zügelung durch das illusorische Allgemeininteresse als Staat nötig. The gentlemen passerby. my super first actress. Das Interesse, von dem hier die Rede ist, unterscheiden wir von profanen Anliegen, Wünschen und Begehrlichkeiten nach Gesundheit, Anerkennung, Zufriedenheit, Glück, Sättigung, Sexualität, Freundschaft. Demokratie bedeutet Akzeptanz der Interessen, aber Relativierung der Anliegen anhand jener. Interessen müssen gewichtet werden. Die entscheidenden Kriterien eines Interesses sind seine indirekte Vermittlung sowie seine Gegengerichtetheit. Anliegen hingegen fehlt weitgehend diese Gegengerichtetheit. Der Charakter der Interessen ist konkurrenzistisch und konfrontativ. Darüber mögen auch die geschlossenen Kompromisse nicht hinwegtäuschen, ohne die immer offener Krieg wäre. Adorno: Wer, wie das so heißt, in der Praxis steht, Interessen zu verfolgen, Pläne zu verwirklichen hat, dem verwandeln die Menschen, mit denen er in Berührung kommt, automatisch sich in Freund und Feind, indem er sie daraufhin ansieht, wie sie seinen Absichten sich einfügen, reduziert er sie gleichsam vorweg zu Objekten. Die einen sind verwendbar, die anderen hinderlich. Interesse könnte man definieren als formierte und uniformierte Bestrebung von Rollenträgern. Es ist ihren Masken eingeschrieben, eingeritzt. Sehe ich die Masken, weiß ich schon, wofür sie stehen. Überraschungen sind selten. Es ist eigentlich ziemlich abgeschmackt. Gewinner am Markt sind für dessen freie Entfaltung und Verlierer schreien nach Protektionismus. Und beide Gruppen bilden sich auch noch ein, sie vertreten sich selbst und nicht bloß das, was sie gesellschaftlich darstellen. Diese Verwechslung mit der Rolle ist konstitutiv für das Subjekt. Allerdings sind weitere Differenzierungen notwendig. Interesse ersten Grades meint das Wahrnehmen und Eintreten der Charaktere für sich und ihresgleichen. Mit der Interessengemeinschaft alleine ist nicht viel getan. Sie ist ideell notwendig, aber reell unzureichend. Die Absonderung selbstständiger Organe ist unabdingbar. Verwaltung und Aufrechterhaltung dieser Interessen bedürfen eigener Körperschaften und Vereinigungen, kurzum Interessenvertretungen, die sich in der bürgerlichen Gesellschaft für so ziemlich alles herausgebildet haben. Interessenvertretung als Organisierung vergleichbarer Masken verdeutlicht, dass die unmittelbaren Interessen derselben einer mittelbaren Instanz bedürfen, um gesellschaftlich überhaupt relevant zu werden und medial auftreten zu können. Daher unterscheiden sich starke Vertretungen wie Gewerkschaften, Steuerzahler, Autofahrer von schwachen, wie Konsumenten, Mieter, Hausfrauen und Kinder. Sie unterscheiden sich gerade in ihrer Potenz zur Organisation, was bedeutet Unmittelbarkeit in Mittelbarkeit und Isolation durch Bündnis zu ersetzen. Womit wir beim Interesse zweiten Grades angelangt sind. Hier nun stellt sich das Interesse der Interessenvertretung über die Interessen ihrer Klientel. Dieses abgehobene Interesse resultiert aus der Verwaltung der jeweiligen Basisinteressen. Aus dem Spannungsverhältnis speist dieses Interesse zweiten Grades seine Kraft, wie es aus der Mittelbarkeit seine Legitimation bezieht. Zum Basisinteresse hat es eine funktionale, ja oft instrumentelle Beziehung. Konflikte, die aus diesen Differenzen rühren, führen dann zum obligaten Gezeter gegen die da oben. Man spricht von Bürokratisierung und fordert dementsprechend Bürokratieabbau. Das gehört dazu. Thank you. Die beklagte Abgehobenheit ist leicht erklärbar. Interessenvertreter haben bei der Interessenvertretung mehr mit sich und anderen Interessenvertretern zu tun als mit ihren Interessenten. In dieser logischen wie seltsamen Konstellation werden die Interessen der Interessenten nachrangig und die Interessen der Interessenvertreter vorrangig. Abgehobenheit ist Folge der notwendigen Selbstbezüglichkeit. Warum sollte gerade von den Funktionärsmasken anderes zu erwarten sein als die Vertretung der Funktionäre? Interessenvertreter haben Eigeninteressen, die sich von den Interessen der Vertretenen unterscheiden. Das stärkste Interesse der Interessenvertretung ist nicht das Interesse der Vertretung der Interessenten, wie von Arbeitern, Bauern, Steuerzahlern, Versicherten, sondern das Interesse an ihr selbst, also an der Vertretung der Interessenvertretung. Aus Interessenvertretern werden Interessenvertreter. Interessen können nicht mehr so klar und deutlich deduziert werden, weil die Rollen sich multiplizieren und Eindeutigkeiten weniger Platz haben. Die herkömmlichen Muster greifen nicht und flexiblere Modelle leiden an mangelnder Potenz. Der Einfluss des ehemaligen Blocks ist den Blockaden gewichen. Ohnmacht hat Macht ersetzt. Man hat wenig Erfolge vorzuweisen und spricht daher hilflos und abgeklärt von Sachzwängen. Steigende Selbstbeschäftigung ist Ausdruck zunehmender Wirkungslosigkeit. So geht man auf Fehlersuche, ohne fündig zu werden. Die fundamentalen Herausforderungen kann man gar nicht begreifen, ohne die eigene Existenz in Frage zu stellen. Wer tut das schon? Nichts verstrahlt mehr die Euphorie der Gründungstage oder der Aufstiegsphase. Da ist kein Aufbruch, nirgends. Man plündert die Schatzkammern und verwaltet Ruinen. Desinteresse hat Engagement abgelöst. Interessen wie Interessenvertretungen haben ihre besten Zeiten bereits hinter sich. Was mit leichten Irritationen begann und sich in Wahrnehmungsdefiziten ausdrückte, hat sich zur manifesten Handlungskrise ausgewachsen. Am deutlichsten ist das bei den Gewerkschaften zu erkennen, da die gesellschaftliche Relevanz der in ihr organisierten Lohnarbeiterschaft rapide sinkt. Das heißt nun gar nicht, dass manchmal nicht doch rauschende Feste gefeiert werden. Diese werden sogar mehr statt weniger. Dort, wo Zumutung und Leere herrschen, erleben Events eine Hochzeit nach der anderen. Nur schärfste Surrogate übertrumpfen die unendliche Traurigkeit mangelnder Perspektiven. Deren Essenz freilich ist Fiktion. Im Zuge kulturindustrieller Durchsetzung und Nivellierung wurden nicht nur Gesinnungsvertretungen wie Parteien und Kirchen, sondern zunehmend auch die Interessenvertretungen immer mehr angehalten, der medialen Simulationsmaschine zu dienen und sich als Stimmungsvertretungen zu inszenieren. Dieser populistische Zug ist allerorten beobachtbar. Auch die Politik ist ihm unterworfen. Wer auf jener Ebene nicht punkten kann, ist aus dem Spiel. Jede Initiative, die das klassische Interesse wieder in seine Rechte setzen will, wirkt anachronistisch, gleicht einem Fortbewegungsmittel aus untergegangenen Zeiten. Wo sich die alten Interessenidentitäten verflüchtigen, steigen Postmoderne auf, zum Beispiel Markenidentitäten. Marken stiften kurzweilige Neogemeinschaften, wo langweilig gewordene Altgemeinschaften versagen. Ihre Ansprache ist die Werbung. Gefügigkeit realisiert sich im Kauf. der einem akuten oder chronischen Markenbewusstsein folgt. Die Marke des Produkts tritt auf als Korrespondenz zur Marke der Person. Man kann auch von Produktmasken sprechen. Da werden Communities suggeriert, wo Waren an die Kunden wollen. Wichtig ist aber, dass ähnlich dem Flagge zeigen, Marke bezeugt wird. Das heißt, dass Identitätssucher sich als Werbeträger verwenden lassen. Aus Interessenten der Ohnmacht werden Inserenten unterschiedlichster Fiktionen. Dispositionen bestehen darin, sich selbst adäquat zu setzen. Sagt heute jemand stolz, ich bin Proletarier, klingt das, außer in linken Sekten, wie wenn Großvatern auferstanden wäre. Sagt jemand, ich trage Benetton oder ich fahre nur Mercedes, dann verkündet das, zumindest auf der Höhe des Zeitgeistes zu agieren. Sofern die Marke gerade in ist. Gute Marken sind starke Persönlichkeiten, weiß auch das neoliberale Frontmagazin Brand 1. Sie werden älter als jedes Produkt, überstehen Managementfehler und Allmachtsfantasien. Aber wer sich darauf verlässt, hat schon verloren. Der unaufhaltsame Aufstieg der Marken verdeutlicht, wie porös und lose die Zuordnungen geworden sind. Klassische Interessen stellen nur noch einen matten Abglanz besserer Zeiten dar, sind lediglich ein Angebot am Markt der Sinnstiftungen. Diese Mattheit können sie lediglich übertünchen, indem sie diese mit Leuchtfarbengrell überpinseln. Fiktionen sind immer leichter durchzudrücken, als Wahrheiten auszuhalten. Marke ist eine ganz entscheidende Illusion von Zugehörigkeit. Der sukzessiven Auflösung traditioneller Maskenvereine setzt man entschlossen halluzinierte Gemeinschaften gegenüber, die sich an ihren Markierungen erkennen und somit ihre handfesten Interessen durch Zeichen und Signifikate ersetzen. In der Realität ist diese Zugehörigkeit freilich noch um vieles schwächer als der antiquierteste Arbeiterverein. In der mentalen Bezauberung der Dinge ist jene aber diesem haushoch überlegen. Sie elektrifiziert die Träger oft bis zur Betäubung. Wo nichts mehr trägt, wird man zum Werbeträger. Nichts glänzt so sehr wie die Etikette. Auch das Beziehen des Klassenstandpunkts ist nichts anderes als die positive Übernahme einer Rolle. Wer sich als Kapitalist oder Proletarier versteht, hat sich als Agent des Kapitalverhältnisses geoutet. Nicht das Menschliche wird hervorgestrichen, sondern das Dingliche betont. Je größer die Identifikation mit der Rolle, desto schlimmer. Fanatismus meint so etwas wie das Unbedingtsetzen des Vorgesetzten. Ist nicht das Eingehen, sondern das Aufgehen, die Überidentifikation mit der Form. Beide, Arbeiter wie Kapitalist, sind Charaktermasken der Arbeit. Marx: Vergegenständlichte Arbeit und lebendige Arbeit sind die beiden Faktoren, auf deren Gegenübersetzung die kapitalistische Produktion beruht. Kapitalist und Lohnarbeiter sind die einzigen Funktionäre und Faktoren der Produktion, deren Beziehung und Gegenübertreten aus dem Wesen der kapitalistischen Produktionsweise entspringt. Was will die Charaktermaske des Arbeiters? Das Übliche. Sich teuer verkaufen, um viel kaufen zu können. Kaufkraft, das ordinärste, aber überzeugendste aller Leitbilder, steht im Zentrum dieses Interesses, das sich somit vom Generalinteresse irgendeines anderen Käufers respektive Verkäufers nicht unterscheidet. Wie die Arbeiter keine besseren Menschen sind, so sind die Unternehmer keine schlechteren. Solidarität gilt also nicht der Klasse, sondern betroffenen Individuen in ihren Lagen. Jede Idealisierung eines Klassenstandpunkts ist zurückzuweisen. Oder noch deutlicher, eine transvolutionäre Perspektive ist nur möglich, wenn der positive Bezug auf die gesellschaftliche Klassifizierung überwunden wird. Nicht Klassenbewusstsein ist gefragt, sondern klassenloses Selbstbewusstsein. Sich nicht als Charaktermaske zu begreifen, das fällt dem Subjekt gar nicht erst ein. Marx: Die praktischen Agenten der kapitalistischen Produktion und ihre ideologischen Zungendrescher sind ebenso unfähig, das Produktionsmittel von der antagonistischen gesellschaftlichen Charaktermaske, die ihm heutzutage anklebt, getrennt zu denken, als ein Sklavenhalter den Arbeiter selbst von seinem Charakter als Sklave. Sagt Puntilla zu seinem Knecht Matti, der als Mensch behandelt werden will. Was heißt einen Menschen? Bist du ein Mensch? Vorhin hast du gesagt, du bist ein Chauffeur. Gell? Jetzt habe ich dich auf einem Widerspruch ertappt. Gib's zu. Puntilla nimmt Matti als Chauffeur wahr. Als ein Objekt, das für vorgegebene Dienste Geld erhält. Nicht als Mensch interessiert Matti, sondern als Knecht. Als Ausübender der ihm zugeteilten Funktion. Dieser Widerspruch ist zweifellos elementar, wohlgemerkt nicht der zwischen Puntilla und Matti, sondern der in Matti und der in Puntilla. John Stuart Mill, einer der bedeutendsten Vordenker des Liberalismus, verkennt völlig, was etwa einen Arbeitskraftverkäufer ausmacht. Das Prinzip der Freiheit kann nicht fordern, dass er die Freiheit haben sollte, nicht frei zu sein. Es ist nicht Freiheit, sich seiner Freiheit entschlagen zu dürfen. Genau der angeführte Unfall ist aber des Arbeiters Fall. Lohnabhängige dürfen nicht bloß, sie müssen sich dieser Unfreiheit als Freiheit unterwerfen, ja noch mehr der Zumutung. Sich diese Unfreiheit akkurat als Freiheit vorstellen. Der Selbstbestimmte kann nie Arbeiter sein und der Arbeiter niemals selbstbestimmt. Als Verkäufer seiner Ware Arbeitskraft darf er sich nicht darin einmischen, was mit dieser alsdann geschieht. Er hat sie als Verkäufer übereignet. Was der Käufer der Ware mit derselben anfangen will, ist dem Verkäufer durchaus gleichgültig, weiß Marx. Indes der Verkäufer der Ware Arbeitskraft hängt so lange an ihr, solange sie verkauft wurde. Er hat zwar gleichgültig zu sein, obwohl es ihm freilich nicht gleichgültig sein kann, was da mit ihm geschieht. Er tappt in die Falle des freien und gleichen Tausches. Sie ist, was die Arbeitskraft betrifft, Selbstauslieferung mit Haut und Haaren. Lohnabhängig sagt aus, dass so definierte Subjekte abhängig sind vom Lohn, sich verdingen müssen, um leben zu können. Man sollte nicht vergessen, dass Menschen in die Lohnarbeit hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert wurden, wie Marx in Erinnerung rief. Unterwerfung und Unterdrückung wurden nicht beseitigt, wie das der Liberalismus unterstellt, sondern lediglich auf eine andere Ebene gestellt. Aus der persönlichen Abhängigkeit wurde eine strukturelle. Erstere ist damit nicht verschwunden, aber sie agiert primär als Vermittler letzterer. Der Begriff des unselbstständig Erwerbstätigen offenbart auf entlarvende Weise mehr, als seinen Erfindern je bewusst gewesen ist. Er streicht nämlich den freien Bürger gleich einmal entschieden durch. Er verrät die Unselbstständigkeit des Nicht-Selbstständigen, womit natürlich noch nicht gesagt ist, dass die Selbstständigen sind, was sie von sich behaupten. Selbstständigkeit und Markt sind letztlich unvereinbar. Hört man das tolle Wort unabhängig, denkt man sofort an Geld oder an in Geld transformierbare Vermögenswerte. Jeder Unabhängige ist somit ein Geldabhängiger. Die Menschen sind, allen aufklärerischen Schlagern zum Trotz, noch gar nicht in Selbstständigkeit und Mündigkeit entlassen. Darüber sollte auch das neue Unternehmertum nicht hinwegtäuschen. Es herrscht Gründerzeit, oft jedoch unfreiwillig. Je schwieriger die Situation auf dem Arbeitsmarkt, desto häufiger stürzen sich viele ins Unternehmertum. Lesen wir in einem Zeitungsartikel mit der symptomatischen Überschrift »Volles Risiko statt Stempeln gehen«. Laut diesem Bericht starten 15% der Firmengründungen direkt aus der Arbeitslosigkeit. Die Geboomten sind nicht selten in die Selbstständigkeit Getriebene. Sie gründen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Unabhängigkeit wird zum Fluch. Abhängigkeit wirkt als Segen, solange sie die Versorgung sicherstellt. Das Gegenteil zur Abhängigkeit ist nicht die Unabhängigkeit, sondern das Abgehängtwerden. Den Anschluss zu verlieren erscheint zusehends schlimmer, als eingeschlossen zu sein. Die Sicherheit für den Lohnsklaven besteht zumindest darin, sein monatliches Salär ausbezahlt zu bekommen. Das hat nicht jeder. Noch nie hatte diese Abhängigkeit so viele Anhänger. So sehr es die Ideologen des Marktes auch austreiben wollen, Anhänglichkeit ist direkt ein Massenphänomen geworden. Doch nicht alle hängen an der Vergangenheit, manche sind auch von der Gegenwart hellauf begeistert. So kommt es vor, dass Betroffene die neuen Zustände nicht nur nicht beklagen, sondern gleich Konditoren des Trends abfeiern. Es zeugt schon von einer grandiosen Originalität, gerade in Zeiten der Auflösung von Festanstellungen, ihnen den Kampf anzusagen. Bekennungstäter dieser Sorte sind etwa Holm Friebe oder Sascha Lobo, die als Vordenker der digitalen Bohème gelten und ein Buch mit dem bezeichnenden Titel »Wir nennen es Arbeit« veröffentlicht haben. Sie verzichten dankend auf einen Arbeitsvertrag und verwirklichen den alten Traum vom selbstbestimmten Leben, heißt es lapidar wie paradigmatisch in der Ankündigung des Heine Verlags. Nimm die Beine in die Hand, los, mach was, was auch immer du willst. Setz dir ein Ziel und du schaffst das. Zähne zusammenbeißen, durchladen, angreifen. Lach dem Schicksal ins Gesicht, du darfst keine Angst zeigen. Das ist nicht wie Karten legen, das ist das wahre Leben, das harte Leben. Du kannst es täglich auf den Straßen sehen. Sei frei und selbstständig, lautete das Motto des 15. Jungunternehmertags im Oktober 2005 im Austria Center Vienna. Auch die medialen Marktschreier von Brand 1 sind in diesem Sinne unterwegs. Es geht darum, in den Schützengräben der auf sich gestellten Selbstständigen die nötige Euphorie zu verbreiten. Selbstständige sind die Grundlage alles Unternehmerischen, der Motor der Ökonomie. Anderswo. In Deutschland sind sie Bürger zweiter Klasse, die von einem verbiesterten System zu Außenseitern gemacht werden. Als Selbstständiger ist man in Deutschland ganz unten, wird zustimmend ein Professor für Innovationsforschung zitiert. Selbstständigkeit wird gar zum antifaschistischen Befreiungskampf. Zumindest suggeriert das der Titel des Januarheftes. Der deutsche Kampf gegen die Selbstständigkeit. Das ist neu. Ansonsten kommen die renovierten Vorurteile in neuem Styling zum Einsatz. Selbstständige sind Menschen, die etwas unternehmen und vielfach die Grundlage weiterer Unternehmen regeln. Leute, die auf eigenes Risiko mit eigenem Geld und Geschick etwas tun und in der Regel hart dafür arbeiten. Das mit dem eigenen Risiko blamiert sich freilich ständig dadurch, dass jeder Konkurs und jeder Ausgleich nichts anderes zeitigt als die Auslagerung respektive Sozialisierung der Verluste. Nicht selten sind es ausgerechnet die verpönten öffentlichen Anstalten, die Krankenkassen, Pensionsversicherungen, Förderstellen, Kommunen, die hier zum Handkuss kommen und via Abschreibung zur Kasse gebeten werden. So genau nimmt man es nicht. Passt auch nicht zu den ideologischen Schrullen. Dafür vertritt Brand-1-Schreiber Wolf Lotter eine neue Klassentheorie. Die herrschende Klasse ist in Deutschland die der Arbeitsplatzbesitzer, der Sozialversicherungspflichtigen. Und wie alle herrschenden Klassen vor ihr, verteidigt auch sie ihre Pfründe. Arbeitsplatzbesitzer sind folglich zu enteignen. Das läuft zwar, aber wahrscheinlich nicht radikal genug. Das Kapital ist pure Welt und reale Wirtschaft, schwärmt der Leitartikler. Skeptiker oder Kritiker müssen in die Schranken gewiesen werden, denn es ist ein fester Bestandteil der Folklore, dass das Kapital und der Kapitalist an und für sich etwas Fremdes sind und etwas Bedrohliches. Nicht, dass Lotter nicht solche auch kennt, aber das sind dann nicht die Schaffer seiner Realwirtschaft, sondern die Raffer eines Geld-Geld-Kapitalismus. Diese glaubt er tatsächlich von jenen unterscheiden zu können. Zocken und Wirtschaft sind allerdings zwei grundlegend verschiedene Dinge, auch wenn Geld in beiden eine Rolle spielt. Ein Spieler spielt und nimmt das gewonnene Geld, um daraus mehr Geld zu machen. Das ist der Zweck des Spiels. Das Geld arbeitet für sich. Es ist nutzlos und wertlos. Lotter spricht ausdrücklich von Lumpenkapitalisten. Sie denken nur ans Geld und sind genau deshalb nun ja das Gegenteil von Kapitalisten, nämlich asozial. Was tun mit nutzlosen, wertlosen, asozialen Lumpen, fragt man sich da als Vertreter der Kategorie ehrliche Arbeit. Genauso heißt auch der unmittelbar an Lotter anschließende Beitrag. Darin wird der Stahlunternehmer Jürgen Großmann als Vertreter dieser edlen Spezies interviewt. Brand 1 ist zweifellos heute ein führendes Frontmagazin des schaffenden Kapitals. Abarbeiten und Aufbereiten kapitaler Leitbegriffe ist zentrale Aufgabe. in anspruchsvoll gestalteten Themenheften Führung, Risiko, Luxus, Vorurteile, Erfolg, Marken, Verkaufen, Arbeit, Apparat, Plan, Verantwortung, Wachstum, Geld, Eliten etc. In solch anspruchsvoll gestalteten Themenheften wird stets Richtung und Tempo vorgegeben. Ganz Unrecht hat Lotter natürlich wiederum auch nicht, denn zweifelsfrei, der Spekulant ist eine üble Figur. Aber nicht als Solitär. Er ist eine üble Figur untergleichen, keine üble Figur sondergleichen. Üble Figuren der Konkurrenz sind doch ausnahmslos alle. Der Unternehmer als Agent des konstanten Kapitals, der Kaufmann als Agent des zirkulierenden Warenkapitals, der Spekulant als Agent des zirkulierenden Geldkapitals und der Arbeiter als Agent des variablen Kapitals. Kommunismus ist mit diesen Figuren keiner zu machen. Kommunismus meint Abschaffung aller Agenturen des Kapitals. Keine Agenturen, keine Agenten. Chronologisch wie logisch gilt, die letzte Instanz der Konkurrenz ist auch ihre erste. Ihr Kern ist die nackte Gewalt. Die Ursprünge des modernen Unternehmertums liegen in systematischer Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit, in Aneignung durch Enteignung. Karl Marx hat dies im 24. Kapitel des ersten Bandes des Kapital mit dem Titel »Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation« ausführlich dargelegt. Herbert Marcuse schreibt, »Von Anbeginn war die Freiheit des Unternehmens keineswegs ein Segen. Als die Freiheit zu arbeiten oder zu verhungern, bedeutet sie für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Plackerei, Unsicherheit und Angst. Wäre das Individuum nicht mehr gezwungen, sich auf dem Markt als freies ökonomisches Subjekt zu bewähren, so wäre das Verschwinden dieser Art von Freiheit eine der größten Errungenschaften der Zivilisation. Kann man derlei noch behaupten? Wirkt das nicht ziemlich deplatziert, vorgestrig? Macht man sich da nicht lächerlich? Mag sein. Vom Ende des freien Unternehmertums, wie es etwa Joseph Schumpeter oder James Burnham nach dem Zweiten Weltkrieg noch vorausgesagt hatten, ist nichts mehr zu hören. Im Gegenteil. Heute ist der Prototyp des freien Subjekts der freie Unternehmer. Daher sollen fortan auch alle welche sein. Der Soziologe Ulrich Beck etwa ist inzwischen zum Werbetexter eines neuen Unternehmertypus geworden, man achte auf die Wortwahl. Die Figur des Gemeinwohlunternehmers bezeichnet eine personifizierbare Verdichtung von Initiativenreichtum, wie sie empirisch oft genug außerhalb und in Opposition zu den traditionellen Wohlfahrts- oder staatlichen Dienstleistungsorganisationen anzutreffen ist. Ihre unternehmerische Kunst und Fertigkeit liegt darin, dass sie unbefriedigte Bedürfnisse, ungelöste Aufgaben identifizieren und dafür brachliegende Ressourcen mobilisieren können. Sie vermitteln also in ihrer Person und Aktivität die Nachfrage und die Aufgaben der Bürgerarbeit. Glaubt man den neuen Ideologen, dann ist die Zeit der Unternehmer erst angebrochen. Dementsprechend hauen die Standesvertretungen auch auf den Putz. Wir sind die eierlegende Wollmilchsau. Wir sind die Wiener Wirtschaft, inserierte im Jahr 2000 der Wiener Wirtschaftsbund. Unternehmer gelten jedenfalls als innovative Köpfe und leistungsstarke Macher der Wirtschaft. Ihre Kreativität ist unser Wohlstand. Sie stellen nicht nur die Produkte her und beliefern die Märkte, sie schaffen auch die Arbeitsplätze. Obwohl Arbeitnehmer, werden sie Arbeitgeber geheißen. Wir haben ihnen dankbar zu sein. Dass sie sich in der Konkurrenz behaupten, dass sie dem sozialdarwinistischen Motto von fressen oder gefressen werden dienen, wird ihnen nicht nur nachgesehen, nein, dieser Umstand fördert ihr Ansehen. Die Durchsetzungsvermögen genannte Rücksichtslosigkeit gilt in keiner Weise als Delikt, sondern als Tugend. Wir haben Respekt zu haben. Vergöttert werden gerissene Halunken, kaltblütige Ausbeuter, beinharte Rationalisierer, wendige Abstauber. Nichts wird so vergötzt wie profitfähige Exponate, leibliche Verkörperungen des konstanten Kapitals. Sie gelten als Heilsbringer, als Hohepriester, als Tatmenschen, kurzum Täter des Markts. Opfer, die hier getätigt werden, sind allemal Kollateralschäden. Sie werden einfach in Kauf genommen. Der Business geheißene Existenzkampf geht so. Über den klassischen Bourgeois schreibt Marx: Der objektive Inhalt jener Zirkulation, die Verwertung des Werts, ist sein subjektiver Zweck. Und nur soweit wachsende Aneignung des abstrakten Reichtums das allein treibende Motiv seiner Operation, funktioniert er als Kapitalist oder personifiziertes, mit Willen und Bewusstsein begabtes Kapital. Als Kapitalist ist er nur personifiziertes Kapital. Seine Seele ist die Kapitalistenseele. Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, Mehrwert zu schaffen, mit seinem konstanten Teil, den Produktionsmitteln, die größtmögliche Masse mehr Arbeit einzusaugen. Die kapitalistische Produktionsweise vorausgesetzt, ist der Kapitalist nicht nur ein notwendiger Funktionär, sondern der herrschende Funktionär der Produktion. Jedes empirische Arbeitsverhältnis wird das bestätigen. Doch der herrschende Funktionär, der Begriff sagt es, ist kein Selbstherrscher. Er, der anderes als der klassische Proletarier keinen Herren über sich hat, musste schon immer Herr seiner selbst sein. Der Kapitalist funktioniert nur, wenn er seine Funktion erfüllt. Es herrscht nicht Willkür, und wo sie herrscht, herrscht sie nicht lange. In seinen Randglossen zu Adolf Wagner hält Marx dezidiert fest: Ich stelle umgekehrt den Kapitalisten als notwendigen Funktionär der kapitalistischen Produktion dar und zeige sehr weitläufig dar, dass er nicht nur abzieht oder raubt, sondern die Produktion des Mehrwerts erzwingt, also das Abzuziehende erst schaffen hilft. Ich zeige ferner ausführlich nach, dass selbst wenn im Warentausch nur Äquivalente sich austauschen, der Kapitalist, sobald er dem Arbeiter den wirklichen Wert seiner Arbeitskraft zahlt, mit vollem Recht, das heißt dem dieser Produktionsweise entsprechenden Recht, den Mehrwert gewinne. Ein produktives Unternehmen ist daher ein solches, das fremden Reichtum abzieht. Ist die Überproduktion des Arbeiters Produktion für andere, so die Produktion des normalen Kapitalisten, des industriellen Kapitalisten, wie er sein soll, Produktion um der Produktion willen. Was den Unternehmer von anderen Käufern unterscheidet, ist: Der Unternehmer verkauft Produktivfunktionen. Der Kapitalist gilt Marx als Fanatiker der Verwertung des Werts. Dieser Fanatismus rührt aus den Bewegungsgesetzen des Kapitals. Daher ist es auch ausgesprochen falsch, diesen aus der Profitgier abzuleiten. Die Wirkungen, die die Dinge haben als gegenständliche Momente des Arbeitsprozesses, werden ihnen im Kapital zugeschrieben, als von ihnen besessen in ihrer Personifizierung. Selbstständigkeit gegen die Arbeit. Sie würden aufhören, diese Wirkungen zu haben, wenn sie aufhörten, in dieser entfremdeten Form sich der Arbeit gegenüber zu verhalten. Der Kapitalist als Kapitalist ist bloß die Personifikation des Kapitals, die mit eigenem Willen, Persönlichkeit begabte Schöpfung der Arbeit im Gegensatz zur Arbeit. Hodgkin fasst dies als rein subjektive Täuschung auf, hinter der sich der Betrug und das Interesse der ausbeutenden Klassen versteckt. Er sieht nicht, wie die Vorstellungsweise entspringt, aus dem realen Verhältnis selbst, das Letztere nicht Ausdruck der Ersteren, sondern umgekehrt. Ebenso erschien ursprünglich das Kommando des Kapitals über die Arbeit nur als formelle Folge davon, dass der Arbeiter statt für sich für den Kapitalisten und daher unter dem Kapitalisten arbeitet. Mit der Kooperation vieler Lohnarbeiter entwickelt sich das Kommando des Kapitals zum Erheischnis für die Ausführung des Arbeitsprozesses selbst, zu einer wirklichen Produktionsbedingung. Der Befehl des Kapitalisten auf dem Produktionsfeld wird jetzt so unentbehrlich wie der Befehl des Generals auf dem Schlachtfeld. Der Produktionsprozess selbst wird seiner Form nach despotisch. Das Kommandosystem in den Fabriken kann aber nicht auf Willkür und Unterdrückung zurückgeführt werden, selbst wenn es unmittelbar so erscheint. Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen, den Arbeitern, daher ideell als Plan, praktisch als Autorität des Kapitalisten gegenüber, als Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem Zweck unterwirft. Und noch einmal: Der Kapitalist selbst ist nur Gewalthaber als Personifizierung des Kapitals. Diese Autorität ist lediglich der Transmissionsleitriemen der Realisierung, nicht die schaffende Kraft der industriellen Leistung. Willkür und Repression sind Beigaben, untergeordnete Bedingungen des Funktionierens, nicht dessen Mechanismus, was sich inzwischen auch an den flachen Hierarchien in der Betriebsführung demonstriert. Der Druck ist meist kein direkter, von einem Außen diktierter, sondern ein verinnerlichter und logischer. Der Befehl ist heute, zumindest in entwickelten Betriebsformen, eine Ausnahmeerscheinung, obgleich der Zwang nicht geringer geworden ist. Ziel ist Vollzug ohne Aufforderung. Die Leute sollen wissen, was zu tun ist. Sie sollen wollen, was sie sollen. Zweifellos, das Kommando hat an Offensichtlichkeit verloren. Die Unterdrückung des Subjekts ist von außen nach innen gewandert. Wir sprechen von einer Verinnerlichung der Herrschaft. Unter Druck ist jenes nach wie vor, doch den großen Druck macht es sich selbst. Die kapitalistische Unterdrückung übt sich in den metropolitanen Demokratien in vermeintlich behutsamer Diskretion, der man die Gewalt der Verhältnisse oft gar nicht mehr anmerkt. Es geht um Selbststeuerung. Seit der Facharbeiter weiß, was er sich schuldig ist, seit Angestellte die Regelungen des Arbeitstages akzeptieren, als handelt es sich um Naturgesetze, und vollends, seit die Mitarbeiter eines Unternehmens mehr und mehr die Informationen selbst reproduzieren, in deren Genuss sie früher nur qua Anweisung kamen, muss dieses Bild korrigiert werden, schreibt Dirk Becker. Der Druck des Marktes kommt als sachliches Konzentrat über die Mitarbeiter. Disziplin ist zur Selbstdisziplin geworden. Das Ich wird mit sich selbst fertig. Einen Pünktlichen muss man nicht zwingen, pünktlich zu sein. Einen sich mit der Arbeit Identifizierenden muss man nicht anherrschen. Die Zwänge sind subtiler geworden, nicht geringer. Autoritäres Durchgreifen aber ist nicht abgeschafft, sondern lediglich aufgehoben. Nicht überwunden, sondern sistiert. Unter anderen Bedingungen kann es auch wieder abgerufen werden. Das Kapital vermag auf restriktive Maßnahmen zu verzichten, wo es diese nicht oder nicht mehr braucht. Werden sie nötig, ist das ganze Arsenal wieder einsetzbar. Womit freilich noch nicht gesagt ist, dass es so dann auch die gewünschten Ergebnisse zeitigt. Ist das Kapital noch immer despotisch, wenn Befehlen und Gehorchen nicht mehr die elementaren Kommunikationsmuster darstellen? Nun, was soll man sagen? Eine der dümmsten wie erhellendsten Fragen zugleich ist wohl diese. Ist ein Betrieb eine Demokratie oder eine Diktatur? Dumm, weil der konventionelle Begriffscode hier, oberflächlich betrachtet, gar nichts erkennen lässt. Erhellend, weil hier Freiheit und Kommando wunderschön in eins fallen, Selbstbestimmung und Unterwerfung derselbe Akt sind. Es ist nur mehr eine Frage der Perspektive, nicht irgendwelcher Prinzipien. Lassen wir noch einmal den Wolf Lotter ran. Die neuen Führer und Geführten folgen dem alten Heldenbild. Sie tun, was sie immer getan haben. Sie begreifen Wirtschaft als moderne Form von Krieg und sich selbst als die Helden dieses Kampfes. Dass Krieg und Unternehmen viel gemeinsam haben, liegt auf der Hand. In militärischem Kampfanzug referiert der Recke der Schweizer Volkspartei Christoph Blocher das, was er unter Führung versteht. Für Zweideutigkeiten ist in diesem egomanischen Autoritätskult von Befehlen und Gehorchen kein Platz. Blocher behauptet, dass sich die Qualität der Führung und der Führenden an einer einzigen Größe zu messen hat, nämlich am erreichten Ziel, am Erfolg. Und weil jeder Führende stets sowohl Vorgesetzter als auch Untergebener ist und damit stets einen Auftrag hat, ist seine Führungsqualität an der Erfüllung eines Auftrages zu messen. Der Auftrag steht im Mittelpunkt, und zwar der eigene. Sendungsbewusst verkündet er, dass es wieder einmal um Pflicht, das heißt um Auftragstreue, geht. Der Verantwortliche ist einem Auftrag unterworfen. Untertan. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter, nur schlechte Chefs. Das Vorschieben der Sachzwänge ist nichts anderes als die Begründung des Misserfolgs auf Vorrat. Zum Typus der Führungspersönlichkeiten schreibt Blocher, dass sie trotz verschiedensten Charakteren vor allem eine gemeinsame Eigenschaft auszeichnet. Eine manchmal fast unheimliche Verpflichtung gegenüber der Sache, ein Ernstnehmen ihres Auftrags. Alle, auch und gerade die eigene Person, ordnen sie diesem unter. Schon Hegel nannte die Pflicht ein Sollen gegen den besonderen Willen. Auf jeden Fall gibt man uns doch deutlich zu verstehen, Unternehmer sind Offiziere des Kapitals und ihre Beschäftigten sind nichts anderes als Söldner des Marktes. Was man in Zürich weiß, weiß man auch in der Wiener Tageszeitung Der Standard. Rekrutieren muss gelernt sein. Und das ebenfalls an der Donaumetropole ansässige Wirtschaftsblatt titelt: Manager mit Militärausbildung sind die besseren Chefs. Da würde auch Blocher applaudieren. Diese kultische Selbstinszenierung verweist auf die Masken des Kapitals und ihre primären Exponenten, die Kapitalisten. Gesungen wird das hohe Lied der sekundären Tugenden. Pflicht, Auftrag, Ordnung, Erfüllung, alles unterworfen einer unbedingten Führung. Heute wird dein Tag, beweg einfach dein Arsch. Komm aus dem Knick, nimm die Beine in die Hand. Los, mach was, was auch immer du willst. Setz dir ein Ziel und du schaffst das. Zähne zusammenbeißen, durchladen, angreifen. Lach dem Schicksal ins Gesicht, du darfst keine Angst zeigen. Das ist nicht wie Karten legen, das ist das wahre Leben, das harte Leben. Du kannst es täglich auf den Straßen sehen. Ich kann nur hoffen, du bist hart im Nehmen, denn es ist ein harter, steiniger Weg bis zum Garten Eden. Von nichts kommt nichts, ohne Fleiß kein Preis. Was soll schon passieren, wenn du den ganzen Tag daheim bleibst? Du wirst sehen, es ist leichter, als du gedacht hast. Steh auf, geh raus und mach was. Beweg dein Arsch! Bruder, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Beweg dein Arsch! Beim Unternehmer seiner selbst geht es darum, dass jeder sich zu dem bekennt, was er zu sein hat. Träger oder besser noch Überträger seines eigenen Humankapitals, das sich zu verwerten verstehen muss. Jeder fürsorgliche Klimbim wird hier als störend empfunden. Geht es doch um die Entfaltung und Erhaltung einer sich selbst reproduzierenden Form. Aktuell nimmt der Glaube an das freie Unternehmertum direkt fundamentalistische Züge an. Die Wirtschaftsliteratur verkündet die Wiederkehr des Wirtschaftsführers. Jeder Wirtschaftsteil jeder Zeitung und jedes Magazins beherbergt dieselbe Propaganda, die sich heute in der Verschiebung vom Manager zum Führer akzentuiert. Darin sehe ich den Unterschied zwischen Management und Führung. Manager sind mit der Abwicklung komplexer Prozesse betraut, Führung mit jener der Veränderung, weiß die Harvard-Professorin Linda Hill. Leader seien Change Agents. Leader sind keine Manager, behauptet auch Edgar Schein, ehemaliger Professor für Organisationspsychologie an der Sloan School of Management am MIT. Der Leader gilt ihm als Kulturschaffer und Kulturveränderer, wobei mit Kultur die Unternehmenskultur gemeint ist. Wenn die Kultur mit dem Markt übereinstimmt, dann ist das Unternehmen erfolgreich. Veränderung rührt aus Angst vor Misserfolgen. Dann muss es im Unternehmen ein Gefühl der Angst, der Bedrohung geben. Ein Gefühl, wir müssen uns verändern, wenn wir überleben wollen. Angst vor dem Gefressenwerden wird zu einem positiven Trieb aller Gefräßigen. Kapitalismus bedeutet allemal, das zu tun, was einem nicht angetan werden soll. Die Planungszyklen der Unternehmen werden immer kürzer, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer weniger vorhersehbar. Manager reagieren, Leader antizipieren Entwicklungen. Lesen wir im Vorspann zum Artikel »Warum jetzt Leader gefragt sind?« Vom Manager setzt sich diese Konzeption bewusst ab. Im liberalen Wiener Blatt, das natürlich weiß, was sich gehört, wird der Führer auch ganz korrekt Leader genannt. Der Leader wird zum Visionär. Letztendlich beginnt Leadership dort, wo Konsens aufhört. Die Headhunter Helmut Neumann und Tamás Todt sind dabei, in Österreich und Osteuropa eine Leaderschmiede zu etablieren. Man steckt einmal mehr im Gründungsfieber. Neudeutsches Zitat, Todt: The leader doesn't transport the message, the leader is the message. Wer sich nur die Mühe nimmt, die Blätter zu durchforsten, wird immer wieder auf den Hymnus stoßen. Geradezu anbetungs- und salbungsvoll wird diesen Exponaten ein Heldenlied gesungen. Die Strophen dieses Werbefeldzugs sind oft identisch bis ins kleinste Detail. Der Unternehmer ist der Gesandte des Kapitals. Gepriesen sei er. Anbetung der Maske gibt es nicht nur im Proletkult oder im Starkult. Sie ist insbesondere auch Programm des konstanten Kapitals, sei es fix, zirkulierend oder rein fiktiv. Fabrikanten, Broker, Makler, Grundbesitzer, Hauseigentümer, Großaktionäre, die gelten schon was. Und selbst wenn dieses System zunehmend eklatiert und eskaliert, wird dies achselzuckend zur Kenntnis genommen. Die Hälfte der Führungskräfte ist überzeugt, Konflikte in Unternehmen nehmen zu. Schuld ist der zunehmende Druck am Markt. Getan wird trotzdem nichts, heißt es lapidar im Wirtschaftsblatt. Wie denn auch? Der Ablauf muss ablaufen und er läuft ständig schneller, auch was seine Destruktionen betrifft. Schöpfung meint Zerstörung. Zögerlichkeit oder Genügsamkeit sind jedenfalls Mängel, die beseitigt werden müssen. Wenn der oft zitierte Nationalökonom Josef Alois Schumpeter von der Potenz der schöpferischen Zerstörung spricht, dann behandelt er die Frage völlig formzentriert. Er fasst sie theoretisch so, wie das Kapital sie praktisch löst. Schumpeter fragt in keiner Weise, was zerstört wird und was an seine Stelle tritt. Er konstatiert, dass das unaufhörlich der Fall ist, vergisst aber in seinem innovativen Eifer, worum es geht. Die schöpferische Zerstörung ist nichts anderes als das Rationalisierungsprogramm des Kapitals. Um Wert zu schaffen, muss es Werte vernichten. Alles Stoffliche ist hier bloß Beiwerk. Was zählt, sind Ziffern des Umsatzes und des Profits. Nicht, ob eine Maschine besser ist als eine andere, ist die Frage, sondern ob sie billiger produziert. Nicht, ob ein Produkt verbessert werden kann, sondern wie es besser verkauft werden kann, ist die ganz energische Frage, die der schöpferischen Zerstörung zugrunde liegt. Sie ist nichts weniger als eine Instanz des Werts. Klassisch war, einer bietet seine Arbeitskraft an und hofft, dass auf diese zugegriffen wird. Man erwartet Anstellung und Arbeitsvertrag, verbunden mit diversen Sicherheiten, Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankengeld etc. Kurzum, ein sogenanntes ordentliches Beschäftigungsverhältnis. Der atypische Unternehmer seiner Arbeitskraft besitzt derlei Sicherheiten kaum noch. Er ist befristeter Tagelöhner, Jobhopper, der mal dies und mal jenes erledigt. Die neue Arbeitskraft verkauft ihre Arbeit nicht mehr zum fixen Stunden- und Monatstarif, sondern sie wird nach Leistung oder erst bei Auftragserfüllung entschädigt. Sie verbessert laufend ihr persönliches Leistungsangebot und ihr Qualifikationsprofil nach unternehmerischen Erfolgskriterien. Sie verfügt über keine Anstellung, sie verfügt über Fertigkeiten und Geschicklichkeiten, die abgerufen werden. Angst als Konsequenz allseitiger Entsicherung soll Folgsamkeit erhöhen. Dazu passt auch die immer öfter erhobene Forderung, Gehälter überhaupt an Gewinne zu koppeln. Das positive Wort für Entsicherung heißt Risiko. Einst den Unternehmern zugeordnet, wurde es zwischenzeitlich demokratisiert und allen zugänglich gemacht. Denn auch das Leben als besetztes Terrain ist zu einem Unternehmen geworden, das ordentlich gemanagt werden muss. Alles ist verplant und man plant es zu allem Überfluss auch noch selbst. It's all business. Jeder soll werden sein eigener Unternehmer. Eigenverantwortung nennt sich dieser Zwang zur Ausübung und Anwendung seiner selbst als ungeschütztes Konkurrenzwesen. Wobei Eigenverantwortung eine zynische Vokabel sondergleichen ist. Sie verlangt Folgen und Kosten zu tragen, bei den vorlaufenden Bestimmungen und Entscheidungen aber weitgehend einflusslos zu sein. Es geht um die Privatisierung der Lasten zu Ungunsten der schlechter Positionierten. Aber auch dies sollte nicht als Klasse übersetzt, sondern den jeweils deklassierten Elementen zugerechnet werden. Der Werbesprüche sind viele. Man denke nur an das unerträgliche »No risk, no fun«. Da geht es um den Kick. Bereitschaft zum Scheitern ist eine zentrale Bedingung. Eine nach oben wie unten offene Skala von Plus und Minus geht davon aus, dass auch welche draufzahlen müssen, um anderen den Erfolg zu sichern. Die Positivierung des Risikos führt dazu, erlittene Schäden a priori zu akzeptieren. Sie sind Teil des Spiels nach akzeptierten Spielregeln. Verluste werden individuell zugerechnet. Selbst Krankheit soll immer mehr als persönliches Versagen empfunden werden. Zwischen der Reparatur des Autos und der des Körpers ist ja auch kein Unterschied, ökonomisch betrachtet. Schutz erscheint als Kostenfaktor, der sich nicht rechnet. Risikoscheu und Risikofeindlichkeit gelten als verpönt. Risiko ist angesagt. Die Risikogesellschaft ist eine katastrophale Gesellschaft. In ihr droht der Ausnahmezustand zum Normalzustand zu werden, wusste Ulrich Beck noch in den 80er Jahren. Risiko und Konkurrenz funktionieren als Einschluss- und Ausschlussmechanismen betreffend den monetären Fluss in der Gesellschaft. Da die Inwertsetzung Pflicht ist, ist die Exklusion freilich eine nicht gewollte Verletzung der Pflicht, eine Verunglückung oder ein Unfall. Ultimative Zuspitzung des Risikos ist das Hasard. Immer dort zugegen, wo die verzweifelte Entschlossenheit jede Rücksichtnahme gegen sich wie gegen andere verbietet. Die Mentalität des Alles oder Nichts liegt in der Bereitschaft zu vernichten oder vernichtet zu werden. Jene zeitigt Tat und Opfer. Der Zug zum Nichts ist handgreiflich und offensichtlich. Mach was auch immer du willst, setz dir ein Ziel und du schaffst das. Zähne zusammenbeißen, durchladen, angreifen, lach dem Schicksal ins Gesicht. Du darfst keine Angst zeigen, das ist nicht wie Karten legen. Das ist das wahre Leben, das harte Leben. Du kannst es täglich auf den Straßen sehen. Ich kann nur hoffen, du bist hart im Nehmen, denn es ist ein harter, steiniger Weg bis zum Garten Eden. Von nichts kommt nichts, ohne Fleiß kein Preis. Was soll schon passieren, wenn du den ganzen Tag daheim bleibst? Du wirst sehen, es ist leichter, als du gedacht hast. Steh auf, geh raus und mach was. Beweg dein Arsch! Bruder, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Beweg dein Arsch! Steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg einfach dein Arsch. Die aktuelle Risikofreudigkeit hat zwei Gründe. Einen banalen, was meint vielen, bleibt gar nichts anderes übrig, als sich dem Risiko zu überantworten. Zweitens, und da wird es komplizierter, gibt es hier aber auch eine mentale Ursache. Lust aufs Abenteuer verdeutlicht, wie wenig Lust eigentlich am Leben ist. Tristesse drängt zur Risikofreude. Der Alltag ist so angelegt, dass die Subjekte geradezu ob des Mangels an erlebter Intensität der außernaturlichen Kompensation bedürfen. Es hat etwas von einer traurigen Notwendigkeit, die man aber deswegen nicht affirmieren müsste. Wer Fun nur mit Risk erzielen kann, ist sowieso ein armes Wesen. Freude ist weder Appendix noch Amplitude der Gefahr. Ziel sollte sein, sich auch in Normalsituationen zu spüren, nicht bloß in extremen Lagen. Für Charaktermasken gilt, Fun is Function. Oder noch deutlicher, Fun is a Function for Functionaries. Keineswegs ist Fun mit Glück zu verwechseln. Glück erwächst nicht etwa wie der Triumph auf der Niederlage oder dem Leiden anderer Personen. Ist nicht Abzug, sondern Selbstzweck. Glück ist keine Kategorie der Konkurrenz, auch wenn letztere dieses Bild zeichnet. Erfolg in der Konkurrenz ist lediglich Sieg im Kampf. Glück jedoch ist keine Rechnung und schon gar keine Berechnung. Zum Glück braucht man kein Risiko. Man kann in der Gefahr Glück haben, aber es gilt nicht umgekehrt, dass nur aus der Gefahr Glück erwächst. Im Gegenteil, nur wenig beschert so viel Unglück wie die Gefahr. Warum sollte man also unbedingt darauf erpicht sein? Ganz kategorisch gefragt, warum soll man bereit sein zum Risiko? Den Absturz mitkalkulieren? Die Schulden? Den Konkurs? Die Obdachlosigkeit? Ja, die existenzielle Vernichtung. Warum? Niemandem sei die Freude missgönnt, einem Risiko entronnen zu sein, aber ist es deswegen zu suchen? Das ist kein Argument für die totale Behütung und absolute Vorsicht, aber doch die Erkenntnis, dass die Einmaligkeit des Lebens ein Gut ist, dem höchster Schutz angedeihen zu lassen ist. Das schließt nicht aus, dass es mitunter notwendig ist, Wagnisse einzugehen, aber diese sind eben nicht als vorgegebene Form, in der man sich bewegt, hinzunehmen. Vom Müssen ist keineswegs auf ein Sollen zu schließen. Natürlich ist man in Momenten, wo man etwas riskiert hat, was dann gelungen ist, überglücklich, denn schließlich könnte man auch unglücklich sein. Indes Glück reicht. Überglück ist nicht anzustreben. Überglück ist bloß das Glück, mal wieder davongekommen zu sein. Es ähnelt dem Triumph im Krieg, wo die Beseitigung oder Niederwerfung des Feindes die eigene Existenz sichert. Glück ist selbsttüchtig, wächst auf individueller Entfaltung, nicht auf Wegnahme. Der Imperativ des Risikos ist eine zentrale Botschaft des Marktes. Das berechnende Wesen soll aufgrund zunehmender Unberechenbarkeit mehr oder weniger gezwungen werden, volles Risiko zu nehmen. Wie ein Hochamt wird es zelebriert. Man blättere einmal mehr in den Wirtschaftsseiten. Ohne Risiko keine Chancen, heißt es in der Karriere-Lounge der Wiener Tageszeitung Die Presse. Risk Management bei Banken als Personalthema. Und ganz selbstverständlich, Österreich hat in Sachen Risikokultur unbestritten Nachholbedarf. Aber riskieren wir ganz einfach ein bisschen mehr Zukunft, schreibt resümierend die Kolumnistin, ohne allerdings zu schnallen, was sie da resignierend wahrheitet. Diese Beiträge sind austauschbar, die Botschaft ist stets die gleiche. Chance wird als Risiko begriffen. Der Kanon vom unternehmerischen Wagnis wird vom medialen Chor lautstark abgesungen. Risiko ist zu einer Geschäftssparte geworden. Allerorten Risikobetreuer und Risikoberater, allzeit bereit zum Coachen. Vom Gipfel zum freien Fall ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. Das österreichische Wirtschaftsmagazin Trend wählt jährlich den Manager des Jahres. Inzwischen ist das eine zweifelhafte Ehre geworden, stellte sich doch heraus, dass viele der Geehrten nur wenige Jahre später ökonomisch abstürzten, aus den Galionsfiguren schnell Pleitiers wurden. Die Ehrung gilt neuerdings als Fluch der Pharaonen. Aber vielleicht ist dieser Zusammenhang durchaus ein eherner. Mut folgt Übermut, folgt Absturz. Je höher man aufsteigt, desto tiefer kann man fallen. Typen, die sich etwas trauen und permanent auf der Suche nach dem ökonomischen Kick sind, leben gefährlich. Dass dabei Herren die Charts bevölkern, sollte sich von selbst verstehen. Hasardeure sind fast ausschließlich männlichen Geschlechts. Frauen verdienen weniger, weil sie das Risiko scheuen, entnehmen wir der Tageszeitung Die Presse. Was Männer zeichnet, ist das konsequente, aber sorglose Handeln, eines, das sich gerade deswegen unmittelbar auf das Ziel zu konzentrieren vermag. Durchziehen, lautet der Imperativ, mögen die Folgen auch sein, wie sie sind. Diese fixe Orientierung ist absolut weltvergessen, sie soll von keiner Ganzheit berührt werden. Frauen sind im Allgemeinen aufgrund ihrer Sozialisierung hin zur Fürsorge gehandicapt. In der gesellschaftlichen Ausbildung oder besser sozialen Ausstattung der Geschlechter werden Männer auf Rücksichtslosigkeit und Frauen auf Rücksichtnahme hin dimensioniert. Das hat Auswirkungen auf deren Verhalten in Kampf und Konkurrenz. Was die sozialen Bewegungen der letzten 200 Jahre charakterisiert, ist wohl dies. Alle haben dezidiert oder uneingestanden den weißen Mann des Westens zum Leitbild. Alle wollen irgendwie seine Rechte in Anspruch nehmen. Die Arbeiter, die Frauen, die Kolonisierten, die Minderheiten und die Mehrheiten. Der Kampf um Rechte, um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung war stets ein immanenter. Diese Begehren übernehmen den Maßstab der Herrschaft und schreien nach ihrem Quantum. Noch heute wandern viele in jene Länder ein, in denen solch persönliche Ziele am ehesten möglich erscheinen. Bürger wollen sie werden. Im doppelten Sinne. Staatsbürger und Besitzbürger. Die Anziehungskraft ist hier zweifellos immer noch um vieles stärker als jede Sprengkraft. Und jetzt sage niemand, erstere sei Folge einer Illusion. Aber selbstverständlich. By the stars. To the screaming horn. Das Schwanken zwischen Fatalismus und Personalismus ist kennzeichnend für bürgerliche Subjekte. Als fragmentierte Exponate neigen sie einerseits zur bedingungslosen Unterwerfung, andererseits haben sie immer etwas auszusetzen. Unstimmigkeiten lösen sie dahingehend auf, dass sie anderen, oft vorbestimmten Subjekten etwas zuordnen, beziehungsweise negativ ausgedrückt etwas anhängen wollen. So bleiben sie mit den Verhältnissen, an denen sie leiden, in eigentümlicher Weise versöhnt, eben weil sie eine bestimmte Substruktur für ihre Misslichkeiten verantwortlich machen. In einer Gesellschaft, in der alles personalisiert wird, findet jedwedes Übel irgendwelche Schuldigen. Suche gilt den Sündenböcken und Verfolgung. Die Rede von Schurken und Teufeln liegt hier begründet. Propagandistischer Eifer ist stets zugegen, vor allem in der Politik und da nicht nur bei irgendwelchen Populisten. Was nicht gefällt, wird nicht den Zuständen zugeschrieben, sondern Missständen, die von subjektiven Fehlleistungen oder Böswilligkeiten irgendeines Personals herrühren sollen. Handlungen finden sich in den Zuwiderhandelnden ausreichend erklärt. Charaktermasken bezichtigen Charaktermasken. Es geht nicht darum, in objektivistischer Manier das Handeln der Agenten als strukturell bedingt zu verteidigen, wohl aber doch ganz entschieden dieses Agieren in seinen Kontext zu setzen. Wenn man den Masken den freien Willen abspricht, heißt das ja nicht, dass sie fortan für ihre Taten entschuldigt sind, beziehungsweise anstellen können, was sie wollen. Sie sind die Ausführenden, und das gilt es stets zu betonen. Nicht Grund, aber doch die letzte Instanz des Vollzugs. Ohne sie ginge nichts. Los, mach was, was auch immer du willst. Setz dir ein Ziel und du schaffst das. Zähne zusammenbeißen, durchladen, angreifen. Lach dem Schicksal ins Gesicht. Du darfst keine Angst zeigen. Das ist nicht wie Karten legen. Das ist das wahre Leben, das harte Leben. Du kannst es täglich auf den Straßen sehen. Ich kann nur hoffen, du bist hart im Nehmen. Denn es ist ein harter, steiniger Weg bis zum Garten Eden. Von nichts kommt nichts, ohne Fleiß kein Preis. Was soll schon passieren, wenn du den ganzen Tag daheim bleibst? Du wirst sehen, es ist leichter, als du gedacht hast. Steh auf, geh raus und mach was. Beweg dein Arsch! Bruder, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach einfach. Beweg dein Arsch! Steh auf, geh raus und mach einfach. Heute wird dein Tag, beweg einfach dein Arsch. Struktur kann sich nur über ihr Personal in Bewegung setzen. Sie ist nicht selbsttätig. Sie wird nur real, wenn sie kommuniziert wird. So ist es auch schwierig, eine Seinsebene von einer Handlungsebene zu scheiden. Sein kommt nur durch Handeln zu sich. Es gilt aber auch zu konstatieren, dass es eine Basis für Handlungen gibt, die ihre Ursache nicht in ihren Verursachern haben. Widersprüche sollen auf diese Weise begreifbar und angreifbar gemacht werden. Nur wenn dies erkannt wird, aber auch wirklich emotional berührt, ist eine Ablöse oder zumindest ein Liften der Masken möglich. Unbehagen ist vorerst ein Reflex der konkreten Gegebenheiten und Entwicklungen in ihrem So-Sein und Daherkommen nicht zustimmen will. Unbehagen ist unbeholfener Unwille, unbestimmte Negation. sinnlich aufgeladen, aber inhaltlich diffus, kann jenes seine Befangenheit nicht überwinden. Die Frage nach dem Warum interessiert kaum. Des Unbehagens Streben geht auch gar nicht in Richtung Analyse und Kritik, sondern möchte in weiterer Folge das, was jedes bürgerliche Subjekt immer wieder tut, muss und will. Es schreit nach Abrechnung. Irgendjemand hat etwas angestellt und hat dafür zu büßen, respektive zu bezahlen. Im Ressentiment schließlich verengt sich die Gegengerichtetheit des Interesses auf die Personalisierung des Übels. Der vermeintlichen eigenen Harmlosigkeit und Ehrlichkeit tritt das Böse in Form bösartiger Charaktere gegenüber. Nicht nur nebenbei ist auch zu fragen, welchen Stellenwert bei alledem die herrschenden Grundmythen bürgerlicher Geselligkeit haben. Ein ergiebiges Thema wäre es wohl, die fatale Rolle der Hausmärchen bei der Maskenausbildung junger Menschen zu untersuchen. Im Märchen werden das Gute und das Böse strikt getrennt und personalisiert. Sie treten auf als unbegründete Instanzen. Die Rede ist von guten Königen und bösen Frauen, habgierigen Juden und braven Untertanen. Und die Bösen sind immer Personen. Keine Umstände werden ihnen zugute gehalten. Jene sind auf sich selbst gestellt und werden als solche auch gerichtet, oft hingerichtet, auf jeden Fall aber bestraft. Grautöne sind unbeliebt. Märchen halten kaum etwas in Schwebe, sondern enden mit einem voraussehbaren, wie herbeigesehnten Schluss. Die Guten heiraten, bleiben an der Macht oder kommen zu Reichtum. Nicht Kinder brauchen Märchen, sondern Bürger. Der moderne Spielfilm als Tonbild in Serie ist nichts anderes als die konsequente Fortführung dieser Art von Erzählung. Reflexionsarmut transzendiert nun Unbehagen ins Ressentiment. Wie dagegen im engsten Umkreis Menschen dort verdummen, wo ihr Interesse anfängt, und dann ihr Ressentiment gegen das kehren, was sie nicht verstehen wollen, weil sie es also gut verstehen könnten, so ist noch die planetarische Dummheit, welche die gegenwärtige Welt daran verhindert, den Aberwitz ihrer eigenen Einrichtung zu sehen, das Produkt des unsublimierten, unaufgehobenen Interesses der Herrschenden. Kurzfristig und doch unaufhaltsam verhärtet es sich zum anonymen Schema des geschichtlichen Ablaufs, schreibt Adorno. I heard it. Now. Snake, snake, snake, snake, snake, snake, snake. Dem entspricht die Dummheit und Verstocktheit des Einzelnen. Unfähigkeit, die Macht von Vorurteil und Betrieb bewusst zu vereinen. Sie findet mit dem moralisch Defekten, dem Mangel an Autonomie und Verantwortung regelmäßig sich zusammen, während so viel zutrifft am sokratischen Rationalismus, dass man einen ernsthaft klugen Menschen, dessen Gedanken auf Gegenstände gerichtet sind und nicht formalistisch in sich kreisen, kaum je als Bösen sich vorstellen kann. Denn die Motivation des Bösen, blinde Befangenheit in der Zufälligkeit des eigenen, tendiert dazu, im Medium des Gedankens zu zergehen. Der Konkurrenz tritt das Ressentiment nicht antikonkurrenzistisch, sondern als Konkurrenz auf anderer Ebene gegenüber. Ziel aller bürgerlichen Vergemeinschaftungsbestrebungen durch Klasse, Staat, Nation, Betrieb, Familie, Clan, Gewerkschaft, Bande etc. ist es, dem Ausschluss zu entgehen und sich irgendwo und irgendwie zu integrieren. Die Identitätssucht der Leute korrespondiert mit der Differenzierungswut des Kapitals. Wir oder die ist die konfliktbeladene Konklusio. Diese besondere Inklusion ist nur über spezifische Exklusionen zu bewerkstelligen. Der Club der Inländer muss die Ausländer draußen halten. Im Krieg der Standorte werden Standorte minimiert oder liquidiert. Das Spiel wird also nicht durchbrochen. Man will nur zusätzliche Sicherungen und Garantien für sich und seinesgleichen haben, die der Markt unmittelbar nicht bietet. Je weniger die Hereinnahme über den Markt gelingen kann, desto entscheidender werden diese Verlagerungen, die seinen Grundbedingungen nicht widersprechen, sondern sie bloß ergänzen und korrigieren. Die ideologische Aufladung ist die logische, aber nicht zwingende Zuspitzung der Formvorgaben. Sie ergänzt die nicht mehr aushaltbare Immanenz durch eine falsche Transzendenz. Vergemeinschaftungen sind Versuche, ihre Mitglieder vor der Konkurrenz zu schützen bzw. sie in ihr zu unterstützen. Letztlich Reglementierungen, Eingeständnisse, dass verfolgte Subjekte Schutz brauchen und finden in Kollektiven, die aber wiederum als Verfolger bestimmter Interessen in Erscheinung treten müssen. Markt pur, das wäre nicht auszuhalten. Das Vorenthaltene braucht neben der Identifikation aber auch einen Feind, dem es die Übel zuschreiben kann. Jede bürgerliche Gemeinschaft definiert sich durch das Andere oder die Anderen. Jede Schutzgemeinschaft wird zu einer Drohgemeinschaft. Feindlichkeit, in welcher Form auch immer, bleibt Motiv dieser unglücklichen oder verunglückten Gemeinschaften. Das gilt für den Sozialstaat ebenso wie für den Faschismus, für die Kulturkämpfer der westlichen Werte genauso wie für islamische Glaubenskrieger oder proletarische Klassenkämpfer. Das ist nun kein Bekenntnis zu einer indifferenten Betrachtungsweise, der alles gleich schwarz ist, aber doch die Einsicht, dass auf ähnlichen Mustern aufgebaut wird. Freilich ist es ein Unterschied, welchen Strömungen möglicher Vergemeinschaftungen sich einer anschließt, denn ganz ohne Anschluss gibt es keine bürgerliche Existenz. Kriterium hierbei ist, zu fragen, mit welchen apriorischen Wesensmerkmalen die jeweiligen Kollektive sich ausstatten. Es soll sich nur niemand einbilden, frei vom Ressentiment zu sein. Es ist nicht einfach so, dass die einen bereits wissen, wovon die anderen keine Ahnung haben. Auch mag es Befangenheiten geben, die wir gegenwärtig noch gar nicht erkennen, nicht erkennen können. Vorherrschend ist, wie könnte es anders sein, die affektive Verarbeitung der Form durch ihre Reproduktion. Stimmung macht dem Begreifen des Öfteren einen Strich durch die Rechnung. Ja, sie desavouiert nicht selten Erkenntnis in vollem Umfange. Mental ist da etwas tief eingesenkt. Das Bekenntnis zur Arbeit, der Glaube an Nation und Volk, die Erotik des Geldes, die Rolle der Frau, die Freiheit des Marktes, die Natürlichkeit der Konkurrenz, die Selbstverständlichkeit des Tausches, die Anhänglichkeit an diverse Gemeinschaften, die Aversion gegen Abweichler. Auch fleißige Arbeitskritiker verachten praktizierende Arbeitsverächter, zumindest gelegentlich. Und niemand sage, er oder sie erwische sich nicht dann und wann. Auch wenn wir wissen, dass wir das alles nicht wollen, heißt das noch lange nicht, dass wir es wirklich nicht wollen. Es ist nicht so, dass mentale Haltung und inhaltliche Erkenntnis schon eins sind, und wenn nicht, nur die Systemzwänge dies verhindern. Das ist denn doch eine billige Ausrede. Die Realität ist kein Alibi für jedwede Gemeinheit. Es ist also nicht nur systemischer Zwang oder schlichte Bequemlichkeit, denen wir uns unterwerfen. Die mentale Basis liegt zwar in den Verhältnissen, doch die Verhältnisse sind wir durch unser Verhalten selbst. Keep your ass up high, well off the ground. Groove to the music. Dig the sound. Snake. Diese Erkenntnis, die einem Zirkelschluss gleicht, ist absolut schrecklich. Sie deutet nämlich an, dass die Konvention der Verstellung möglicherweise auch jede Perspektive verstellt. Dass es sich einer in seinem Innersten gar nicht anders vorstellen kann, auch wenn er das nicht wahrhaben möchte. Man lacht etwa über einen Witz, wo es nichts zu lachen gibt. Und es ist nicht äußerer Druck, sondern innerer Ausdruck, der sich da den Weg bahnt. Auch wenn man im nächsten Moment weiß, dass da eine falsche Regung entfleucht ist. Man ist nicht souverän solcher Empfindungen, die sich einfach Luft machen, ob das die Träger nun für zulässig halten oder nicht. Nichts ist so enteignet wie der Gefühlshaushalt. Unsere Ansicht ist nun nicht, dass sich unterdrückte Triebe gleichsam befreien, sondern dass verschiedene Strömungen der Vergesellschaftung des Subjekts oder des Individuums, also mehr synthetische und mehr reflexive, aufeinandertreffen und es oft nicht aus noch ein weiß, welchen Vorgaben und Verlockungen es sich fügen soll oder darf. Innere Sicherheit ist sowieso ein Popanz. Das Zähne zusammenbeißen, durchladen, angreifen, lach dem Schicksal ins Gesicht. Du darfst keine Angst zeigen, das ist nicht wie Karten legen. Das ist das wahre Leben, das harte Leben. Du kannst es täglich auf den Straßen sehen. Ich kann nur hoffen, du bist hart im Nehmen, denn es ist ein harter, steiniger Weg bis zum Garten Eden. Von nichts kommt nichts, ohne Fleiß kein Preis. Was soll schon passieren, wenn du den ganzen Tag daheim bleibst? Du wirst sehen, es ist leichter, als du gedacht hast. Steh auf, geh raus und mach was. Beweg dein Arsch! Bruder, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach einfach. Beweg dein Arsch! Steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg einfach dein Arsch. Du willst ein Haus am Strand, du brauchst erstmal einen Job. Du legst es nicht drauf an und du hast viel im Kopf. Du träumst von großem Geld, auch für den kleinen Mann. Ich zeig dir, dass man Träume und Geld vereinen kann. Reiß dich zusammen, pack es an, Schwester, du weißt, dass du es kannst. Lass dich nicht runterreden, fang endlich an, das ist deine Chance. Egal was du willst, mach es wahr, leg dich ins Zeug und mach es klar. Sei nicht vor Hass, bewegt dein Arsch, fehlt Mut, der Wille ist da. Du hast doch Zeit, zeig allen, was du kannst. Du wirst sehen, der Rest kommt von ganz von selbst an. Scheiß auf Vergangenheit, denn heute zählt die Gegenwart. Heute heißt nein, ja, also. Schwester, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Beweg dein Arsch! steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg einfach deinen Arsch. Du willst, dass sie von dir sagen, er ist guter Junge. Dann mach's wie ich, mach's wie Cat oder wie Scooter Junge. Mach's wie Tony D mit dem Kopf durch die Wand. Hier gibt's keinen, ich hab jetzt keinen Bock, es liegt in deiner Hand. Du kannst gucken, aber du könntest auch machen. Es könnte floppen, aber es könnte auch klappen. Wenn du nichts probierst, verlierst du nicht. Stimmt, aber du willst doch gewinnen, also beweg dein Arsch! Bruder, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Beweg dein Arsch! Steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg dein Arsch! Schwester, reiß dich zusammen, heute wird dein Tag. Steh auf, geh raus und mach's einfach. Beweg dein Arsch! Steh auf, geh raus und mach's einfach. Heute wird dein Tag, beweg einfach deinen Arsch. Das fragmentierte Bündel Mensch weiß vielfach nicht, wie ihm geschieht, was es will, geschweige denn, wer es ist. Es läuft auf verschiedenen Frequenzen in verschiedenen Geschwindigkeiten. In seiner Zerrissenheit vermag es, die einzelnen Partikel immer seltener zu einem für sich stimmigen Ganzen zu gestalten. Naheliegend ist daher geradezu die Flucht aus dem Nachdenken. Doch das löst nichts, führt lediglich in Ignoranz und Indifferenz. Abgeklärtheit ist die Folge. Die Frage, die sich uns stellt, ist die, wie es gelingen kann, diverse vermeintliche Selbstverständlichkeiten des Daseins zu durchkreuzen. Praktische Kritik hat das zu können. Will sie nicht versagen. Ohne diese Anstrengung ist jede Auseinandersetzung a priori verloren. Ohne vermittelbare und konkrete Perspektive wird Regression um sich greifen, unaufhaltsam. Bestenfalls kann man Recht behalten. Solche Erkenntnis setzt allerdings voraus, dass man das Unbehagen ernst nimmt, nicht aufgrund seiner chronologischen Entwicklung vorab diskreditiert. Die bloße Distanzierung ist meist hilflos. Es geht darum, die Partikularität der Sichtung durch eine Totalität der Sicht zu ersetzen. Der Aktienmärkte ist nicht abzustreiten, sie ist aber zu integrieren in das Ensemble der verrückten Formen, die das Kapital auf Grundlage seiner Bewegungsgesetze hervorbringt. Dass die Banken die Leute ausnehmen, ist ja nicht falsch. So wenig wie es falsch ist, dass im System der Konkurrenz alle übervorteilen wollen. Banken jedoch aufgrund ihrer Position als Geldinstitute in einer besseren Situation sind als etwa Arbeiter oder gar Arbeitssuchende. Indes, wenn die Leute Zinsen kassieren möchten, bekunden sie praktisch am Mehrwert partizipieren zu wollen und an einer hohen Profitrate interessiert zu sein. Notwendig wäre es hier, bis in die kleinsten Details des Alltags vorzudringen und die vom Wert gesetzten Zumutungen als solche fassbar zu machen. Problematik liefert das Unbehagen an den Zumutungen Ansatz- und Entwicklungspunkte. Ein viel größeres Problem als jenes ist etwa die Affirmation in all ihren Verkleidungen, was meint, dass Menschen ihr Leiden leiden sollen. Diese fanatische Ignoranz, sich selbst betreffend, ist um einiges schwieriger aufzubrechen. Gesellschaftskritik, die den Anspruch hat, Alternativen zu entwickeln, darf nicht an der Rohheit des Unbehagens verzweifeln oder, was nur eine Flucht darstellt, gegenüber ihm zynisch werden. Es und die Seinigen dem Schicksal zu überlassen, kann schon deswegen nicht angehen, weil es auch das eigene tangiert. Kritik hat, weder grobschlächtig noch hochnäsig zu sein, sondern sich einmischungsfähig zu gestalten. Distanzierung als Grundeinstellung ist verheerend. Die kalte Zurückweisung, das verdammende Urteil, selbst wenn es dem Gegenstand zukommen mag, es kommt ihm nicht bei. Die Frage ist immer wieder die: Will man etwas ermöglichen oder will man jemanden verunmöglichen? Solange sich Letzteres als Unsitte bewährt, wird der linke Minimundus nichts anderes bewerkstelligen als eine schlechte Kopie der großen Welt. Was bedeutet, die selbstdestruktiven Kräfte werden sich in ihrem Autokannibalismus durchsetzen. Und dieser ist auf kleinem Raum sogar noch schlimmer als im normalen Leben. Dort gibt es zumindest größere Flucht- oder Sturzräume. Nach einem revolutionären Subjekt dementiert sich von selbst. Das Subjekt ist eine absolut immanente Kategorie des Kapitals. Träger einer Transvolution können daher nur Antisubjekte sein, das heißt Menschen, die gegen ihre Charaktermasken handeln. Nicht Einlösung von Position und Interesse steht an, sondern Ablösung von den Zwangsformen bürgerlicher Vergesellschaftung. Diese ist nur als Entsubjektivierung zu haben. Das Subjekt ist nicht der Ausgangspunkt, sondern Ablösungspunkt. Bisher waren alle Bewegungen aufgeladene Glaubensbewegungen. Regelmäßig gab es Situationen, in denen bestimmte Interessen so stark gewesen sind, dass sie ihre Partikularität der Allgemeinheit aufdrängen wollten und teilweise auch konnten. Die Transvolution der Antibewegung kann gerade das nicht sein. Da geht es nicht mehr um Vergatterung, sondern um Entgatterung. Das macht den alten und jungen Kadern, den Stiefgeschwistern der disziplinierten Bürger, also uns, doch mehr zu schaffen, als wir uns eingestehen. Vor allem gilt es, jede überzogene Überzeugung zu relativieren. Lockerung könnte man das auch nennen. Befreiung ist klassenunspezifisch und klassenlos. Entscheidend darf nicht sein, welche Rolle den Subjekten in der Gesellschaft zufällt, sondern was die Menschen, sich davon absetzend, wollen. Wir sind nicht wir. Noch nicht. Es ist niemandem zuzumuten, sich den Interessen seiner Rollen unterordnen und ausliefern zu müssen. Das Interesse als Mittel der Konkurrenz muss sich selbst aufheben, indem es sich gegen seine Formierung richtet. Nicht in Bewegung haben sich Proletarier oder sonst wer zu setzen, sondern als potenzielle Menschen gegen ihre Funktion Stellung zu beziehen, kurzum auszudrücken, nicht mehr funktionieren zu wollen. Der erste Schritt ist, Nein zu sagen. Diese Negation richtet sich nicht bloß gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern ebenso gegen die eigene Person. Einer darf sich nicht so nehmen, wie er ist, sondern hat ernsthaft zu überlegen, wie er sich abseits gesellschaftlicher Zwänge haben möchte. Nichts hat eine Ware zu sein, niemand eine Maske zu tragen, keiner eine Marke wahrzunehmen. Wie das Nein subversiv, aber auch offen in die gesellschaftlichen Praxen einfließen, ja zur großen Weigerung verdichtet werden kann, ist nach wie vor eine offene, aber dringende Frage. Abschaffung der Maskenpflicht ist notwendig, Sie ermöglicht erst wirklich die Freiheit etwaiger Maskierungen. Mit Maskierungen spielerisch umgehen zu können, kann durchaus reizvoll sein. Ziel ist ein authentisches Wesen, das sich in diversen Lagen des Lebens in Bewegung setzt oder auch nicht. Bezaubernd wird die Welt erst sein, wenn sie entzaubert ist. Es ist vollbracht. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Mit dem ideologischen Staubsauger. Heute Maske und Charakter Teil 2. Die restlichen 2 Drittel eines 50-seitigen Essays von Franz Schandl mit dem Titel Maske und Charakter. Sprengversuche am bürgerlichen Subjekt. Da dürfte einiges klar geworden sein. Die Hintergrundmusik stammte übrigens abwechselnd von Cabaret Voltaire aus ihrer dadaistischen Phase und so heißt auch die Platte 1974 bis 76 und von Steiner von der extrem dadaistischen Platte Ich weiß, wo du wohnst. Am Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator, der sich freut, wenn Sie wieder einschalten, wenn es wieder heißt Sachzwang FM, Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Auf Wiederhören.